bäh. Knie klopf, boom, du hast da Pappen wie die Viecher von Doom. Es kommt da Love von den Drogen zu Zoom. Du schierst mit Mentos, instilliere A Pappen hast du, kommt was grasen. Der Alter ist so schier, die tat in die Masen. Nach dem Track wirst du hopfen bleiben. Verfrust auf und Pocken spam. Wichsen geben Tempo, trocken Reim. Ich will jetzt einmal koksen, dass die Flocken schneien. Ich bin Rapper aus Leidenschaft. Oh well, dein Rap nur Leidenschaft. Du liegst am Boden, ich will auf die Rotzen. In deiner Familie gibt's noch Fotzen. Erfind was leicht wie Pythagoras. Ich schlag da auf die Birnen mit einem Bagoglas. Der Rat ist teuer, sagte einst mein Lehrer zu mir. Diesen geb ich dir jetzt, lass dich bald therapieren. Du bist nichts Besonderes, wie für mich das Bauernleben. Ich mach's wie so Halloween, der süße so das saures Leben. Es tut mir leid, wenn ich es ein bisschen pervers kling. Doch es wär's mir wert, wenn ich dich ein bisschen hernehm. Dir wirst gefallen, das ist mir klar. Deshalb sag ich dir ja, du flüsterst mir ins Ohr. Ich mag es anal. Du bist ein Opfer, was willst du von mir? Ich diss dich nicht, Alter, nein, ich kill dich jetzt hier. Bin brutal, bin krank und ich mach dich kaputt nach diesen Zeilen hier. Bist du so Asche und Schutt? Du glaubst, ich mein das nicht erst, dass ich dich öffentlich disse. Ich bin krank, weil ich auf dich 20 Mal am Tag wöchentlich pisse. Und ich diskriminiere dich, mach dich fertig, dass du dich vor deinen Leuten genierst, Bitch! Don't you see me going, going, going? Mann, du Pinkel ohne Gesicht, du bist ein Schwuchtel, singst zu Hause dauernd ohne dich. Doch ohne dich wäre das Leben viel herrlicher. Dich zu vernichten ist ein Kinderspiel, das meine ich ehrlich, ja. Ja, du bist, wirst gedisst, ob du willst oder nicht. Du bist einfach nur behindert und es killt dich, dich bist. Dir diese Sätze hier zu hart für dich im Internet. Mann, lass mich in Ruhe, ich find dein Hintern fett. Lieb ich sie oder lieb ich sie nicht? Mir egal, ich spritze ins Gesicht. Ich kenn doch nix, mir ist es egal. Wann's nicht will, flieg es einmal. Ich bin grad wieder mal am Saufen. Bau mir jetzt an und wir am Rauchen. Wenn einer deppert ist, wir sind zusammen stochen. Rapper sind sie möden, wann's Beef brauchen.